hinter Front zusammen. Ich kann's kaum erfahren, so viele Jahre sind vergangen. Ich liebe dieses Leben und jeden von euch hier. Egal was jeder erlebt, am Ende zählen doch nur wir. Wenn ihr kommt, was wir haben, ist für immer. Jeder Tag wie ein Jahr, jede Nacht ein Abenteuer. Denn unsere beste Zeit zusammen fängt gerade erst an. Was wir haben, ist für immer. Jeder Tag wie ein Jahr, jede Nacht ein Abenteuer. Das ganze Leben kommt. Was für ein Zeit, das sind unsere Jahre. Das Beste von allem. Deshalb sind wir hier. Ich werde nichts verschwenden auf das Leben jetzt und hier. Was für eine geile Zeit. Was für ein Zeit, das sind Jahre. Und ich sehe dieses Lied auf das Leben nach uns, ganz egal was da kommt. Was für ein Zeit, das sind Jahre. Und ich sehe dieses Lied auf das Leben nach uns, ganz egal. Komm mal, es geht jetzt. Was für we'll be right back.